25. Wenn all die vorangegangenen Mittel wirkungslos bleiben, wenn Ehrabschneiden und Verleumden mit Hilfe männlicher und weiblicher Abgesandter auch nicht mehr nützen, dann bleibt als nachhaltigstes und durch keinerlei Gegenmaßnahmen im Falle des Gelingens wieder gutzumachenden Mitteln die körperliche Vernichtung des Gegners, sein heimlich herbeigeführter Tod. Der im Anhang zweimal erwähnte, hierauf bezügliche Leitspruch der Weisen von Zion bezeugt die schamlose Entschlossenheit, mit der der Weltgeheimbund vor nichts zurückschreckt, das ihn zum Ziele der Weltherrschaft zu führen imstande ist. Über die wichtigsten Methoden, welche hierbei in Anwendung kommen, lese man im Anhang den Aufsatz »Weiße und schwarze Magie« nach. Hier sei nur so viel bemerkt, dass der Verfasser die meisten der dort geschilderten Vernichtungsversuche am eigenen Leibe erprobt hat und dass er hier eine Schrift abgefasst hat, in der er seine mehr als unwahrscheinlichen Erlebnisse nach seinen beiden Berliner Vorträgen »Deutscher Geist oder Judentum« ausführlich niedergelegt hat. Zwar ist es nicht angezeigt, vorzeitig mit der Veröffentlichung dieser unglaubwürdigen Erlebnisse hervorzutreten, da es bei der Überzahl und Übermacht und dem ehernen Zusammenhalten seiner Widersacher, der Ahnungslosigkeit und Ungläubigkeit der durch solche Mitteilungen überrumpelten und aus allen Fassungen gebrachten Leser verfrüht wäre, Dinge zu veröffentlichen, die nur Vertrauens- und Glaubwürdigkeit des Verfassers weiteren Kreisen glaubhaft machen könnten. Trotzdem ist nun Zion gelang, sogar aus dieser mit aller Vorsicht behandelten Geheimschrift anlässlich der Überantwortung an einen völlig vertrauenswürdigen Freund einen Israel besonders missliebigen Abschnitt zu entwenden, kann der Verfasser doch hiermit versprechen, dass es bei aller Schlauheit und Allgegenwart seinen Widersachern nicht gelingen soll, diese Schrift gänzlich aus der Welt zu schaffen, die dereinst der staunenden Welt den erschütternden Beleg für die furchtbaren Vergewaltigungsmethoden jener Meister erbringen wird. Wer etwa befürchten sollte, dass Zion nach misslungenen und vereitelten Attentaten Gefahr laufen müsse, entlarvt zu werden, sei unbesorgt. Unsere beweglichen Herrschaften haben auch für diesen Fall einen probaten Schachzug bei der Hand, der den Gegner, mag er erlebt haben, was es auch sei, unschädlich macht. Den Wahnsinn, von dem derjenige natürlich befallen sein muss, der derartige Verrücktheiten und Verschrobenheiten, wie wir sie von der schwarzen Magie theoretisch zu behaupten wussten, etwa gar als eigene Erlebnisse hinzustellen, leichtsinnig und vermessen genug wäre. Nun aber denke man sich einen von den vorerwähnten zahlreichen Netzvorrichtungen eng umgarten Patienten Zions nach solch missglückten Anschlägen bei dem Versuche, seine Freunde über die ebenso seltsamen als furchtbaren Erlebnisse aufzuklären, unter Zions weislich vorausahnender Kontrolle stehend. Abermals wird es spielend leicht gelingen, Gegenmaßnahmen zu treffen, ehe Maßnahmen getroffen werden, und da der gesamte gesellschaftliche Verkehr des im Netze Zappelnden unserem neunmal Weisen auf das Genaueste bekannt ist, ist es eine Kleinigkeit, dem Verstörten und also wirklich nicht völlig normal Wirkenden zuvorzukommen, vor ihm selbst vorauszuerzählen, was der arme, unglückliche, geistesgestörte berichten wird, und so ihm eine Zuhörerschaft zu präparieren, die auf jedes Wort, das er zur Mitteilung seiner unheimlichen Erlebnisse von sich gibt, wohl vorbereitet und ihr Befremden oder Bedauern über die traurige Geistesstörung höflich oder liebevoll verbergend reagiert. Man male sich aber nun wirklich recht lebhaft den Menschen aus, zu dem ein völlig vertrauenswürdiger alter Bekannter mit der Vorankündigung sonderbarer, verstörter und verrückter Mitteilung eines Dritten herantritt, welcher Dritte kurze Zeit darauf mit allen Anzeichen abnormen Seelenzustandes genau jene Mitteilungen macht, die sein besorgter Freund zu prophezeien gewusst hatte. Nun, ich glaube, das größte Genie und der unbefangenste Beobachter wären nicht imstande, sich der Gewalt solch psychagogischen Kunststückes zu entziehen. Und gelingt es Zion nun gar, einen Psychiater für den altbekannten und wohlvertrauten Fall von Verfolgungswahn beizuziehen, dann ist das Urteil für jenen Unglückseligen gefällt und die Mauern eines Irrenhauses werden in den meisten Fällen Zion vor allen unliebsamen Enthüllungen bewahren. Bedenkt man noch obendrein die große Macht des Judentums in allen psychiatrischen Angelegenheiten und wie leicht ein tüchtiges Mitglied der Schawrusse als völlig einwandfreier und wissenschaftlich hoch angesehener Fachmann zu Rate gezogen werden kann, so mag man sich in das überlegen triumphierende Grinsen der Eingeweihten hineindenken, die mit allem Fug und Recht sich einbilden können, dass, wer ihnen einmal verfallen wäre, verloren sei. Der Verfasser, dem es gelungen ist, durch ein klares Durchschauen aller hier geschilderten Manöver und Gaukelspiele Zions Präveniere-Spiel durch eigenes Präveniere-Spiel wirkungslos zu machen, möchte hier verallgemeinernd den rechtschaffenden Psychiatern arischen Geblütes die Vorwarnung zukommen lassen, den gerade diesem Zweige der Geisteswissenschaft gefährlichen Fehler zu vermeiden, der da also beschrieben sei, die normale Reaktion auf abnormale Erlebnisse für abnormale Reaktion auf normale Erlebnisse zu halten. Und um ein anderes Bild für den aufgrund furchtbarer Erlebnisse verstörten und nun ohne Kenntnis dieser störenden Erlebnisse für seelisch erkrankt gehaltenen zu geben, der Psychiater verfährt wie jener Arzt, der eine entzündete Anschwellung für ein Geschwür aufgrund innerer Krankheit hält, indes es als Beule aufgrund eines Schlages von außen anzusprechen wäre.